Mittwochnachmittag zum vorletzten Mal hier auf UKW in den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Ihr habt es in der Einleitung ganz richtig gehört. Es ist das vorletzte Mal, jedenfalls für jetzt, dass wir hier auf UKW zu hören sind. Die MABB, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, verbannt uns ins Kabel. Wie das genau geht, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Ich weiß auch nicht, was DAB Plus eigentlich ist. Ich kenne auch niemanden, der sowas hört. Aber wer Faschisten Rosen auf den Weg streut, wie dem neuen News-Sender von Julian Reichelt, der wird vielleicht auch ein Interesse daran haben, dass Sendungen wie diese oder überhaupt freies Radio von Menschen aus der Region nicht mehr zu hören ist. Alles nur Mutmaßung meinerseits. Zeitliche Koinzidenz ist frappierend, aber was wollen wir tun? Wir lassen uns nicht die Laune verderben, wir machen weiter. Ich verweise gleich nochmal auf unseren Blog, das mache ich heute immer wieder in der Sendung, denn über unseren Blog könnt ihr uns immer finden oder auch über unser Social Media auf Blue Sky, denn wir werden natürlich weiter Sendungen produzieren und die werden auch weiter hörbar sein, nur eben nicht mehr hier in Berlin und Brandenburg auf den UKW-Frequenzen. Aber lassen wir uns davon heute nicht die Laune verderben, sondern machen erstmal jetzt weiter mit, was euch inhaltlich hier erwartet. Heute in der Sendung. Am 9. Dezember, das ist der Dienstag in der kommenden Woche, ist der 44. Haftjahrestag des afroamerikanischen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Wir haben ihn hier in der Sendung oft selber gehört, wir haben viel über ihn berichtet. Das wollen wir heute wiederholen, denn es gibt einen Protest, eine Kundgebung ist angekündigt als Teil eines internationalen Aktionstages für Mumia Abu-Jamal. Und der ist, wie gesagt, in der kommenden Woche am Dienstag, den 9. Dezember, da findet von 18 bis 19 Uhr eine Kundgebung vor der US-Botschaft statt. Und wir haben uns gedacht, wir können ja mal ein bisschen über Mumia erzählen, weil es gibt ja auch viele jüngere Hörerinnen und Hörer, die das in den vergangenen Jahren vielleicht gar nicht gehört haben hier in der Sendung. Und wir haben heute einfach mal ein paar Sachen vorbereitet, um die Person Mumia Abu-Jamal, den Journalisten und den Aktivisten Mumia Abu-Jamal vorzustellen, auf die horrende Situation, in der er seit 44 Jahren lebt, in US-Gefängnissen einzugehen und eben auch auf diese Kundgebung in der kommenden Woche. Alles verbunden mit der Hoffnung natürlich, dass ihr euch vielleicht überlegt, die eine Stunde für einen Radiojournalisten, der seit so langer Zeit in Haft sitzt und sich nicht hat beugen lassen, der nach wie vor weiter Radio produziert und ja hin und wieder auch hier zu hören ist, dass ihr dafür euch vielleicht die Zeit nehmt, die eine Stunde, und mit auf die Straße kommt. Bevor das alles losgeht, ich weiß, es ist sehr kalt draußen, habe ich einen passenden Titel von Ella Fitzgerald rausgesucht. Der heißt It's Cold Outside, hört selbst. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you so drop in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to break now. The spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if sir. I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. That's the sense of hurting my pride. I really can't stay. Oh, baby, don't hold out, baby. Ah, but it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been how lucky that you so dropped in. So nice and warm. Look out that window at at that star. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is gosh, vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old doubt. Ah, but it's cold outside. Where could you be going? When the wind is blowing and it's cold outside. Baby, it's cold, cold outside. Mumia Abu-Jamal ist ein afroamerikanischer Gefangener, der seit 1981 in den USA im Knast sitzt. Er ist ein Journalist und er ist auch schon sehr alt. Mumia ist heute 71 Jahre. Er ist 1954 geboren und war in seiner Jugend, den späten 1960er Jahren, Mitglied der Black Panther Partei und in Philadelphia, da wo er aufgewachsen ist, ihr Pressesprecher. Ich will die Black Panther Partei jetzt gar nicht so doll beleuchten, denn das verdient eigentlich einen eigenen Schwerpunkt. Wichtig ist jedoch zu sagen, dass alles, was Mumia aktivistisch und journalistisch gemacht hat, eigentlich in der Tradition dieser Organisation liegt. Denn er hat in allem, was er gemacht hat, immer versucht, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen. Also wenn er über Rassismus, Polizeigewalt, über Ausbeutung, Konkurrenz oder Krieg spricht, was ja auch ein sehr drängendes Thema zu jeder Zeit in den USA war und ist, da die Vereinigten Staaten ja fast immer irgendwo im Krieg sind und viele arme Menschen aus diversen Gründen als GIs daran teilnehmen müssen. Krieg ist dort ein viel präsenteres Thema als hier. Das ändert sich zwar gerade, aber viele Jahrzehnte war es in Europa nicht so präsent. In all diesen Themen hat Mumia immer versucht, a. klare Analysen zu bringen, in einer verständlichen Sprache, aber auch die Position der Betroffenen einzunehmen und b. auch Wege daraus aufzuzeigen. Das zeichnet seine Arbeit bis heute aus und das hat er dann als Journalist nicht in den kleinen linken Szenezeitungen gemacht, sondern er hat solche Inhalte zu einer Zeit in Nachrichtensendern gebracht, als Menschen intensiver Radio nutzten als heute. Er war eigentlich überall im sogenannten Delaware County für einige Jahre im Radio zu hören. Sein größter Job war wahrscheinlich bei National Public Radio, das ist ein US-weiter Nachrichtensender. Er war da der Hauptverantwortliche für den Raum Pennsylvania. Das ist ein großer Bundesstaat, ein bevölkerungsreicher Bundesstaat in den USA und politisch auch bedeutsam durch seine Nähe zu Washington DC zum Kongress. Mumias journalistische Verbreitung ist entgegen den rechten Mainstream-Meinung sehr wichtig, wenn wir über den juristischen Fall von Mumia Abu-Jamal reden. Er wurde 1981 von der Polizei niedergeschossen und verhaftet. Sie haben ihm dann einen Mord an eben dem Polizisten angehangen, der ihn selbst zuvor niedergeschossen hat. Es gibt viele Analysen, dass das ein politischer Schauprozess war. Da komme ich gleich noch etwas detaillierter drauf zu sprechen. Die Frage ist jedoch zuerst, warum? Warum gibt es ein Interesse daran, genau an Mumia Abu-Jamal so ein Exempel zu statuieren? Es war natürlich zum einen, weil er ein ehemaliger Black Panther ist und die Black Panther-Partei mit äußerster Brutalität bekämpft wurde. Er ist auch einer der wenigen Panther, die nach der Partei eigentlich erst eine Medienkarriere gemacht haben. Zum anderen aber auch, weil er konkret in Philadelphia, wo sich das alles zugetragen hat, durch seine Berichterstattung andere Journalisten und Journalistinnen ermutigt hat, es ähnlich zu machen. Er war zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, Vorsitzender der Afroamerikanischen JournalistInnenvereinigung. Er hatte kurz vor seiner Verhaftung über einen Fall gegen die Move 9 berichtet, eine politische Gruppe, die damals zu horrenden 100 Jahren Haft verurteilt wurde, 9 Mitglieder. Und er hat den Richter, der die verurteilt hat, in einer Live-Sendung gefragt: Ich habe mir als Journalist das gesamte Verfahren angeschaut. Ich habe nicht verstanden, wie Sie herausgefunden haben, dass diese 9 Beschuldigten mit einer kaputten Flinte, die nicht schießen kann, und einer Kugel, die nie abgefeuert wurde, einen Polizisten erschossen haben soll. Vielleicht können Sie mir und meinen Hörern das erklären, wie Sie das herausgefunden haben. Und der Richter hat dann fast wortwörtlich gesagt: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer den Polizisten erschossen hat. Und er fuhr sinngemäß fort: Ich weiß nur, dass Move sich im Verfahren widersetzt hat, dass sie meine Autorität nicht anerkannt haben, dass sie gesagt haben, sie seien eine revolutionäre Familie und ich hätte gar kein Recht, über sie zu richten. Ich habe sie wie eine Familie verurteilt. Mumia Abu-Jamal hat dann gesagt, vielen Dank für diese Erklärung. Daraufhin gab es einen US-weiten Aufschrei und dieser Richter musste sein Amt verlassen. Die Justiz als auch die Polizei waren danach extrem wütend auf Mumia. Wenn zum Beispiel Pressekonferenzen waren, weil die Polizei einen afroamerikanischen Jugendlichen erschossen hatte, das passierte so 4-5 Mal die Woche in Philadelphia zu der Zeit, da hat Mumia zum Beispiel gefragt, sinngemäß, okay, Sie haben einen unbewaffneten Jugendlichen aus 25 Metern in den Rücken geschossen. Wie genau war jetzt die Notwehrsituation? Können Sie mir das bitte noch einmal erklären? Er hat die Fragen gestellt, die andere Journalisten sich nicht getraut haben. Wir haben Freunde von ihm kennengelernt und auch Journalistinnen, die sagten, das war damals so eine repressive und rassistische Stimmung in Philadelphia zu der Zeit, dass kein anderer Journalist sich das getraut hat, solche Fragen an die Polizei zu richten. Mumia hat es getan und hat das in großen Medien gebracht. Das erklärt vielleicht den Willen, ihn so hart anzugehen und ihn in den Todestrakt zu bringen. Ursprünglich war das eine lokale Geschichte in Philadelphia. Das ist eine alltägliche politische Repressalie. Ganz alltäglicher Polizeirassismus und Gewalt. Sie haben damals die Chance gesehen, als sie ihn am 9. Dezember 1981 in die Finger kriegten, ein für alle Mal mit ihrem härtesten Widersacher aufzuräumen. Und das erklärt vielleicht meiner Meinung nach auch, warum sie all diese großen Anstrengungen unternommen haben, um sein Verfahren zu manipulieren, wie sich das bis heute fortsetzt. Darauf möchte ich nun ein bisschen genauer eingehen. Sein Fall füllt inzwischen eigentlich ganze Bücherregale. Also allein bei mir nimmt er mehr als einen halben Meter an Veröffentlichungen Platz ein, was es über seinen Fall gibt. Ich denke aber nicht, dass ich alles gelesen habe, was jemals dazu veröffentlicht wurde. Es ist wirklich die einhellige Meinung, also jetzt nicht nur von linken kritischen BeobachterInnen, sondern auch von ganz vielen Bürgerlichen, dass das ein politischer Schauprozess war. Dass die Mindeststandards, Amnesty International hat das so genannt, dass die, Zitat, Mindeststandards zur Sicherung fairer Verfahren nicht gegeben waren und dass sein, Zitat, Verfahren durchzogen war von politischen Interessen. So hat das Amnesty formuliert. Also das ist nicht nur eine Kritik, die ausschließlich von der politischen Linken käme, sondern die eigentlich in den 1990er Jahren und auch in den frühen 2000ern sehr breit geteilt wurde, als der Fall und die gesamte rassistische Todesstrafe in den USA medial sehr präsent waren. Zweimal, 1995 und 1999, ist es einer internationalen Bewegung durch Massenproteste gelungen, Mumias angesetzte Hinrichtung zu verhindern. Die wollten ihn damals wirklich hinrichten. In den Jahren danach und vor allen Dingen von 2008 bis 2011 hat es nochmal auch international, allerdings nicht mehr mit der Massenbeteiligung, wieder eine Kampagne dagegen gegeben, also gegen die Hinrichtung von Mumia, bis der US Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, endgültig entschieden hat, dass sie die Todesstrafe gegen ihn aussetzen. Sie haben damals erkannt, dass es einen Bruch seiner verfassungsmäßigen Rechte im ursprünglichen Verfahren gegeben hat, nämlich wie das Todesurteil gegen ihn zustande gekommen ist, dass das keinen rechtsstaatlichen Standards genügt habe. Sie haben dann jedoch nicht, wie wir alle damals hofften, das Verfahren neu aufgerollt oder ihn einfach freigelassen. Letzteres hätten sie auch tun können, denn sie hatten es gab gar keinen Fall mehr gegen ihn. Sie haben ihn allerdings, und das in Anführungsstrichen, zu lebenslanger Haft begnadigt. Das ist natürlich ein Hohn. Das ist die Todesstrafe auf Raten oder auch der Ausdruck Death by Incarceration, der Tod durch Einkerkerung, wie AbolitionistInnen das in den USA nennen. Da ist der juristische Punkt oder Stand, an dem wir heute sind. Seit 2012, also seit der Aussetzung der Todesstrafe und seiner Verlegung in ein niederschwelligeres Gefängnis, gab es mehrere Anläufe, endlich ein neues Verfahren für ihn zu erkämpfen. Weil alles, was seit 1982 in seinem Verfahren gebracht wurde, alles ist entkräftet oder als reine Erfindung entlarvt. Es gibt eigentlich keinen einzigen Punkt mehr, der damals zu seiner Verurteilung geführt hat, der heute noch eine juristische Bedeutung hätte, also der noch haltbar wäre. Ich gehe jetzt nicht minutiös durch die ganzen Details, weil wie gesagt, da gibt es auch sehr gute Dokus. Könnt ihr euch gerne auch mal online Filme anschauen, wo das wirklich minutiös aufgearbeitet ist. Namentlich der Film In Prison My Whole Life aus dem Jahr 2006 oder auch der Film Justice on Trial aus dem Jahr 2010. Was jedoch bei der ganzen juristischen Auseinandersetzung extrem wichtig ist und auch inzwischen sprichwörtlich, sogar bereits in Jurafakultäten in Pennsylvania, das ist die sogenannte Mumia-Ausnahme oder auch Mumia-Exception. Es scheint eine juristische Regel in Pennsylvania zu geben, nach der alles, was in der Verfassung gilt, nicht auf Mumia Abu Jamal zutrifft. Es gibt inzwischen auch einen pensionierten Richter, der sich für die Freilassung von Mumia einsetzt, und der sagt, Zitat, alles, was wir eigentlich als Standards haben, wenn es um die Todesstrafe geht oder um solche Verfahren, ist in seinem Fall nur mit Füßen getreten worden und das hat keinen anderen Grund als das politische Interesse, was dahinter steht. Ja, dieser Richter ist wie gesagt inzwischen Teil der Free Mumia-Bewegung. Natürlich spiegelt es auch die Kräfte in der sogenannten White Supremacy wider, dass ein afroamerikanischer Gefangener, der sich nicht einschüchtern lässt, der die ganze Zeit arbeitet, nicht nur an seinem Fall, sondern eben an der Gesamtfrage der White Supremacy und vor allem an der Gefängnisse und dem Rassismus, dass der eben so behandelt wird. Besagter Richter setzt sich mit der Free Mumia-Bewegung für Mumias Freilassung ein und er ist nicht der Einzige in dem Justizapparat, der inzwischen immer wieder Zweifel daran äußert, dass dieser Fall richtig behandelt wurde. Es gibt eine breite Kritik daran, dass Mumia kein neues Verfahren erhält. Ich will euch mal ein Beispiel, was noch relativ aktuell ist, genauer vortragen. Es ist aus dem Jahr 2023. Bereits 2018 wurden 6 Kartons mit bis dahin versteckten Akten der Staatsanwaltschaft gefunden und übergeben, aus denen sehr interessante Dinge hervorgingen. Die sind bis dahin die ganzen Jahre, also seit 1981, seit der Festnahme von Mumia, nie ihm oder seiner Verteidigung gezeigt worden. Allein das ist eigentlich schon ein schwerer Rechtsbruch. Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, ihre Akten mit der Verteidigung zu teilen, hat das aber bis 2018 nicht für vollständig nötig gehalten. Aus diesen Akten gehen verschiedene Dinge hervor. Beide Hauptbelastungszeugen waren A. nicht am Tatort, B. haben sie Vergünstigungen für ihre Aussagen erhalten. Die eine hat eine Hafterleichterung in mehreren gegen sie anhängigen Verfahren erhalten, also alle ihre Verfahren, es waren insgesamt 15, wurden für ihre Aussage im Mumia-Prozess eingestellt. Ein anderer Zeuge hat sogar Geld angeboten bekommen, obwohl er in der Nacht von Mumias Festnahme als Taxifahrer ohne Führerschein fuhr und zufällig kontrolliert wurde. Er war in der Nähe des Tatortes, aber niemals da, wo er es im Verfahren behauptet hat. Das geht aus Tatortfotos eindeutig hervor. Zusätzlich hat der Zeuge es Journalisten gegenüber später auch eingeräumt, dass er nicht genau am Tatort gewesen ist und nichts Konkretes gesehen hat. Aber bis heute interessiert sich kein Gericht dafür. Der Staatsanwalt, der damals das Verfahren geleitet hat, hat zusätzlich nach rassistischen Kriterien die Jury manipuliert. Er hat in einem Jury-Auswahlverfahren AfroamerikanerInnen systematisch ausgeschlossen. Er hat sich während der Vorauswahl der möglichen Jurorinnen die Hautfarbe hinter alle Namen notiert und diese dann später ausgeschlossen. Das ist in diesem 2018 gefundenen Akten eindeutig belegt. Jeder dieser 3 genannten Punkte würde eine Neuverhandlung des Verfahrens rechtfertigen. Allein schon, dass sie die Akten vorenthalten haben, heißt eigentlich nach geltender US-Rechtsprechung, dass es entweder gar keinen Fall mehr gibt und der Gefangene sofort freizulassen ist und der Commonwealth of Philadelphia, also die Gemeinde von Philadelphia, ein neues Verfahren gegen ihn anstrengen kann, wenn sie meinen, sie können das noch. Das wäre aus Mumias Sicht der Idealfall. Oder aber, dass das Verfahren komplett wiederholt werden muss. Für Juristinnen unter den Zuhörenden, ich spreche hier von der sogenannten Brady-Violation-Präzedenz. Genauso wäre es nach dem rassistischen Einfluss auf die Jury möglich. Da ist die US-Rechtsprechung theoretisch eindeutig. Das Verfahren muss wiederholt werden. Für Juristinnen, ich spreche hier von der sogenannten Batson-Claim-Präzedenz. Genauso bei der Frage natürlich, dass die beiden Hauptbelastungszeugen nicht am Tatort waren, Vergünstigungen erhielten und so weiter und so fort. Also ich meine, da müssen wir jetzt nicht in juristische Details gehen. Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Die Richterin, die darüber 2023 zu entscheiden hatte, hat jedoch einen ganz anderen Schluss daraus gezogen. Sie hat gesagt, darüber will sie gar nicht reden, weil sie da noch eine formelle Hürde sehe. All diese Beweise hätte Mumia in seinem Revisionsantrag 1995 einbringen sollen. Da entgegnen natürlich alle, die den Fall kennen, dass diese Beweise doch erst seit 2018 bekannt sind. Wie hätte Mumia sie 1995 einbringen sollen? Aber das interessiert die Richterin nicht. Aus formalen Gründen lehne sie ein neues Verfahren ab, beziehungsweise eine Beweisaufnahme. Und das war ihr letzter Spruch. Es gibt gar keine formalen Regeln, die besagen, dass solche Gründe irgendwie zeitlich eingeschränkt sind oder zu irgendwelchen Fristen eingebracht werden müssen. Diese Berichterin behauptet das einfach und das Einzige, was Mumias Verteidigung nach geltendem Recht dann übrig blieb, war dagegen Berufung einzulegen. Die wurde dann ohne Begründung 2025 abgewiesen. Die Justiz in Pennsylvania erkennt, dass sie gar keinen Fall gegen Mumia Abu-Jamal hat und weigert sich schlicht, weiter darüber zu reden. So funktioniert politische Repression in einem sogenannten Rechtsstaat, der keiner ist, besonders wenn es um People of Color geht, wenn es um politische Repression geht. Damit kommen die halt bis heute durch. Die spielen auch auf Zeit. Es ist gut möglich, dass Mumia in zig Jahren vor einem höheren Gericht Recht bekäme, aber er ist schwer krank, von über 44 Jahren Haft gezeichnet und wird am 24. April 2026 bereits 72 Jahre alt sein. Die Justiz hofft, dass er stirbt, bevor er freikommt. Die Polizeilobbyorganisation Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, sagt das medial ganz offen. Mumia ist leider kein Einzelfall. Wenn ihr euch zum Beispiel das sogenannte Postamt für Gefangene auf der Webseite von Free Mumia Berlin anschaut, es gibt noch einige solcher Fälle in den USA. Ein sehr bekannter war Leonard Peltier, ein indigener Gefangener. Der saß noch länger als Mumia bis jetzt aus ähnlichen Gründen in Haft. Nach fast 50 Jahren Haft und genauso langer Solidaritätsarbeit über mehrere Generationen hinweg kam Peltier Anfang 2025 frei. In dem sogenannten Land der Freien, wie es die politische Rechte in den USA so gerne nennt, gibt es viel politische Repression. Seit den 1960er und 70er Jahren, wo es starke revolutionäre Bewegungen in den USA gab, wo die Leute nicht nur gegen den Vietnamkrieg zu Millionen auf die Straße gegangen sind, sondern wo gerade Organisationen wie die Black Panthers oder Brown Berets oder das American Indian Movement den gesamten Status quo in Frage gestellt haben. Jede dieser Fragestellungen der White Supremacy beinhaltet ja auch die Frage nach Eigentumsverhältnissen. Und das führt zu starken Reaktionen derjenigen, die als Erbinnen und Nutznießerin von Sklaverei, Landraub und Ethnozid in den USA dagegen sind, dass sich daran etwas ändert. Die Herrscher in den USA haben eine Antwort auf diese Herausforderung gefunden. Im Zeitalter des Neoliberalismus oder jetzt des Tech-Feudalismus, der ist ja alles eigentlich gar nicht so neu, sondern eher sehr brutal ist, haben sie die Repression profitabel gemacht. Sie haben die Gefängnisindustrie aus einer Masseninhaftierung heraus entwickelt. Und Mumia Abu-Jamal, einer der stärksten Kritiker dieser Gefängnisindustrie, wird langsam auch einer der am längsten dort einsitzenden Gefangenen. Und wenn wir das alle ändern wollen, dann gäbe es viel zu tun, was wir für ihn machen können. Ein kleiner erster Schritt wäre sicherlich die Teilnahme an der Kundgebung zu seinem Haftjahrestag am 9. Dezember 2025 vor der US-Botschaft in Berlin. Beginn ist 18 Uhr. Die US-Botschaft befindet sich am Pariser Platz, also am Brandenburger Tor. Genau da, wo auf der Linie U5 auch der gleichnamige U-Bahnhof Brandenburger Tor ist oder auch der S-Bahnhof. Also, Free Mumia, Freedom All, kommt auf die Straße, unterstützt Mumia und andere kämpfende Gefangene in den USA. We'll be right back. Unverkennbar, Rage Against the Machine, die in den 1990er Jahren diesen Song The Voice of the Voiceless aufnahm, der sich genau mit Mumia Abu-Jamal als Journalist auseinandersetzt, als die Stimme der Unterdrückten, die Mumia viele Jahrzehnte lang gewesen ist und auch in letzter Zeit in den USA wiederentdeckt wird. Zum Beispiel gab es bei den Black Lives Matters Protesten und auch später immer wieder Leute, die auf ihn Bezug nahmen. Es gab Aktionstage, als er schwer krank war und medizinisch nicht behandelt wurde, eben aus diesen Spektren heraus, weil viele sehen, dass der Kampf, den Mumia in den 1960ern als junger Black Panther und später als Journalist begonnen hat, nach wie vor derselbe in den USA ist. Man könnte bei den aktuellen Ereignissen sogar fast glauben, dass die Uhr zurückgedreht wurde vor dem Zeitpunkt der späten 1960er Jahre. Das sind Philosophien, in denen wollen wir uns hier nicht weiter ergehen, aber ich höre sie sehr oft, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnt haben, dass die Zeiten revolutionärer Umwälzung in den USA heute drängender sind als wahrscheinlich jemals zuvor und das nicht nur angesichts der Klimakatastrophe, sondern auch des gewalttätigen Zerstörungspotenzials, was diese feudale Tech-Klasse, die sich dort die Macht genommen haben, ausüben. Und das muss ihnen auf jeden Fall genommen werden und das werden sie nicht freiwillig abgeben und das werden sie ganz bestimmt nicht durch Wahlen abgeben, mark my words, so traurig das klingt. Aber die Demokratie in den USA scheint an diesem Punkt wohl endgültig gescheitert zu sein. Gut, was hat das alles mit Mumia Abu-Jamal zu tun? Auch heute noch gibt es eine Menge Leute, vor allen Dingen in Pennsylvania, aber auch in anderen Teilen der USA, die ihn unterstützen. Aktuell findet ein Marsch statt, der hat am 28. November begonnen. Bei einem beliebten Buchladen in Philadelphia ging es los auf eine 108 Meilen lange Strecke. Jeden Tag wären so 20, 30 Kilometer umgerechnet gelaufen und dann werden Veranstaltungen gemacht in kleinen ländlichen Gegenden, also kleinstädtischen ländlichen Gegenden der USA, wo die Leute dann über Mumia Abu-Jamal berichten, die an dem Track teilnehmen, als auch über die Gefängnisindustrie und die Massenhaftierung in den USA, denn die stellen eine gigantische Bedrohung für das untere Drittel der Menschen in den USA dar und das nicht erst seitdem Trump und Konsorten regieren, das war auch schon unter ihren Vorgängern so. Die Massenhaftierung, die ist über 40, 50 Jahre lang als Antwort eben auf die starken revolutionären Bewegungen der 60er und frühen 70er Jahre entwickelt worden und ist heute einer der profitabelsten Industriezweige der US-Binnenwirtschaft. Sie gehört zum ist der siebtgrößte Konzern innerhalb der US-Wirtschaft, also der Innenwirtschaft. Und das ist eine enorme Menge an Geld, die dort gemacht und umgewälzt wird. Darüber wollen wir in einem späteren Beitrag berichten. Jetzt erstmal ein wenig Radau. I'm Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner, P-Show. I just wanna say, I want the world to know that I love. Stars, South Bronx, can't get enough. Shy City, Santiago, worldwide. Here we go now. Look, now I ain't did no bids yet, but it's time to take some action. They locking us up, not giving up, cause they got us all distracted. Ain't learn shit in my classes, so I'm reading some of this Malcolm. They follow my moves all week on Twitter, so this is a tweet I'ma reconsider. Our deck be X, man, Hunts Point off the express train. We marching, protesting, we rising, so let me explain. We under attack, so we gotta fight back, so don't think that I'm stressing. It's raining, oppression, so I'm training, no question. Mutulu, Sunni Ada, I'm screaming hands off Asada. Why bother? Cause I'm a problem, and you won't see me get called up. They know where I've been, who I live with. Police be thinking I'm a bad boy, cause I'm rocking at the Rock, guarding the Bronx, so please turn up that sound, boys. It's time to free Mamiya, we gotta bring him home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. But what we need is freedom, we screaming free him all, free him all. Free him all now, free him all now, free him all now. Enough of what you got, but we ain't at the mountaintop. From the campus to the parking lot, hip hop don't stop, I breathe at nomadic cause havoc, exile born in London town. Next thing, north side, north stars, but I grew up in the underground. Rhyme fest, cap D, juice held down to Shattown. I'll never be a snitch, always put up a fight. The struggle right here is the story of my life, and I can't just be like whatever, cause it feels like forever that we're not living right. Take time, grab a pen, write a visit or a letter. I don't talk to the fans, cause the fans got me fed up. Sign a free my me. We gotta bring them home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. But what we need is freedom, we screaming free them all, free them all. Free them all now, free them all now, free them all now, now, free them all now, free them all now, free them all now, free them all now. I can't get enough of what you got, but we ain't at the mountaintop. From the campus to the parking lot, hip hop don't stop, I breathe at all that. We don't work for no money, we do it for the hood, someone means something to me. I'm from the shy where they bang, cause they hungry for a 5 year chest like Jordan on Penny. So what I look like, skirt, how the world ran by some racist nerd. Never mind that, let's make a little track. Free Leonard Peltier, that's the hook right there. Right there, that's the hook right there. Right there, this the hook right there. Never mind that, bring Tupac back. Free Leonard Peltier, that's the hook right there. It's time to free Mamiya, we gotta bring him home. Bring him home now. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. Let him know now. Zuletzt hörten wir hier Mumia Abu-Jamal selbst, und zwar auf diesem Track von Rebel Diaz, gesampelt, aufgenommen auf einer Demonstration in New York, die zur Freiheit von Mumia Abu-Jamal aufrief, zu der Leute protestierten in New York.

Gefängnisabolitionismus, also die Abschaffung aller Zwangsanstalten, ist ein Teil auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft und Solidarität ist dabei unsere stärkste Waffe. Freedom All. Soweit ein Text von Free Mumia Berlin. Ich weise nochmal darauf hin, dass ein ehemaliger Gefangener aus dem Bundesstaat Pennsylvania, der inzwischen dem sogenannten Abolitionist Law Center vorsitzt, was auch in Pennsylvania angesiedelt ist, der heißt Salim Holbrook und der wird verschiedene Veranstaltungen in Deutschland machen, unter anderem auch eine in Berlin am Sonntag, den 11. Januar, und zwar im Friedrichshainer Mieterladen. Den findet ihr in der Kreuziger Straße 23 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Es gäbe zu Mumia Abu-Jamal und im ganzen Fall natürlich noch viel mehr zu sagen. Allerdings gibt es auch einige aktuelle Fragen, die in dem Zusammenhang immer wieder zu hören sind. Was denn zum Beispiel die neue Trump-Administration und ihre Clique von Großindustriellen oder Konzernchefs, die sich dort die Macht gesichert haben, was die denn für einen Einfluss auf solche Auseinandersetzung haben. Und der ist zwiespältig, denn einerseits ist das gesellschaftliche Klima in den USA unerträglich geworden. Es ist ein wirklich offener, rassistischer und klassistischer Angriff von oben gegen unten. Andererseits bewirkt das natürlich auch, dass viele Menschen zusammengehen und Türen aufgehen und Allianzen entstehen, die vorher so nicht denkbar waren. Gerade in Pennsylvania ist das zu beobachten und wir sind verhältnismäßig überrascht, wie viel positive Entwicklung sich im Bereich der sogenannten Strafrechtsreform gerade in Pennsylvania abspielen. Also das ist eine gemischte Sache, weil einerseits ist es natürlich unerträglich, wenn solche Privatarmeen von Trumps Gnaden, manche nennen sie auch seine SA, nämlich die sogenannte ICE-Behörde, in Undercover durch die Städte ziehen und Leute mit ihrem Leben bedrohen. Andererseits steigert es natürlich auch die Bereitschaft von Menschen, kritischer über Staat, Repression und Gewalt nachzudenken. Und da machen manche Leute gerade riesige Entwicklungen in ganz schnellen Schritten durch. Und wir können gespannt sein, was die zukünftigen Auseinandersetzungen in den USA bringen. Fakt ist jedenfalls, dass Pennsylvania inzwischen auf einige Strafrechtsbereiche die lebenslange Haft, also Death by Incarceration, was wir eingangs auch in der Sendung hatten, oder Life Without Parole, wie es offiziell heißt, abschaffen werden oder bereits abgeschafft haben. Langfristig könnte das auch Mumia Abu-Jamal aus dem Knast holen. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist die Zukunft ungeschrieben und das ist ganz, ganz wichtig dabei zu sehen, denn die Menschen in den USA, they don't take it lying down, sie lassen sich einfach nicht alles gefallen. Und wir wollen schließen heute mit der Sendung mit dem Aufruf zur Kundgebung am kommenden Dienstag. Das ist der 9. Dezember 2025. Von 18 bis 19 Uhr wird es dort eine Stunde Solidarität mit den Unterdrückten im US-Feudalismus geben unter dem Motto Free Mumia, Freedom All. Hier hört ihr nun den Aufruf. Free Mumia. Eine Stunde in Solidarität mit den Unterdrückten des US-Feudalismus. Kundgebung am Dienstag, den 9. Dezember, vor der US-Botschaft in Berlin von 18 bis 19 Uhr. Am Dienstag, den 9. Dezember 2025, sitzt der afroamerikanische Journalist Mumia Abu-Jamal 44 Jahre für einen untergeschobenen Polizistenmord in Haft. Mumia hat als Journalist bereits vor Jahrzehnten über Konzernherrschaft, autoritäre und rassistisch motivierte Repressionen sowie tödliche Polizeigewalt in den USA berichtet und diese kritisiert, als seine KollegInnen sich dem vorgegebenen Mainstream zum Teil freiwillig unterordneten. Als ehemaliger Pressesprecher der Black Panther Party wusste und weiß er sehr genau, wozu die VertreterInnen der White Supremacy in den USA fähig sind. Die aktuell tech-feudalistische Machtübernahme wuchs nicht über Nacht, sondern ist tief im sozialdarwinistisch geprägten Siedlerkolonialismus Nordamerikas verwurzelt. Massenmord und Ethnozid an der indigenen Bevölkerung sowie die bis heute modifiziert anhaltende Sklaverei haben die herrschende Klasse in den USA befähigt, Menschenrechte zu ignorieren und eigene Interessen ohne Skrupel durchzusetzen. Die Kriege, die die USA seit langer Zeit nach außen führen oder unterstützen, sind ein Spiegel der Kriege, die sie seit ihrem Bestehen nach innen führen. Vertreibung und Ermordung aller People of Color, die sich den Verwertungsinteressen nicht unterordnen. Eine klassistische und rassistische Justiz wacht darüber, dass das untere Drittel der US-Bevölkerung keinen Zugang zu Gerechtigkeit hat und Konzerne ungehindert machen können, was sie wollen. Eine Polizei, die aus den SklavenhalterInnen-Patrouillen der ehemaligen Südstaaten hervorging, plündert und terrorisiert die arme Bevölkerung im Land mit Straffreiheit. PolitikerInnen beider großen Parteien in den USA sind häufig nichts anderes als LobbyistInnen von Großkonzernen, allen voran der Waffen- und Gefängnisindustrie. Über 2 Millionen Gefangene, mehr als in jedem anderen Land der Erde, erwirtschaften gigantische Profite und bleiben auch nach ihrer Haftentlassung weitestgehend ohne BürgerInnenrechte. Außergewöhnlich lange Haftstrafen und die menschenrechtswidrige Anwendung von Isolationshaft über Jahrzehnte hinweg gehören zum etablierten Folterprogramm, um die Bevölkerung im sogenannten Land of the Free, dem vermeintlichen Land der Freien, in Schach zu halten. Und da haben wir noch gar nicht über rassistische Polizeikontrollen und die Zerschlagung des Sozialstaats gesprochen. Niederschmetternd und apokalyptisch. Aber so fest sitzen die Tech-FaschistInnen nicht im Sattel. Diejenigen in den USA zu unterstützen, die dagegenhalten und eine Perspektive von Freiheit und Gerechtigkeit aufrechterhalten, ist das Mindeste, was wir tun können. Mumia Abu-Jamal kämpft nach 2 überlebten Hinrichtungsbefehlen mit über 71 Jahren noch immer gegen Folter, Ausbeutung und Krieg. Von der Blindung bedroht, von zahlreichen unbehandelten Alterserkrankungen betroffen, hört er nicht auf, eine Stimme der Unterdrückten in den Todestrakten und Isolationsgefängnissen der USA zu sein. Stärken wir Mumia, stärken wir die kämpfenden Gefangenen in den USA. Kommt zur Kundgebung am 44. Haftjahrestag vor die US-Botschaft in Berlin, Pariser Platz 2, nahe dem Brandenburger Tor von 18 bis 19 Uhr. Free Mumia, Freedom All. Ja, das war der Aufruf zu der Kundgebung, über die ich eingangs heute in der Sendung schon mehrfach sprach. Weitere Informationen generell zu Mumia Abu-Jamal und auch zu anderen Aktivitäten, die in anderen Städten und Regionen und Ländern stattfinden, findet ihr auf der deutschsprachigen Webseite freiheit-für-mumia.de. mumia.de. Ich wiederhole das nochmal. Freiheit-für-mumia.de. Für, also Umlaute gibt es ja im Internet nicht für, müsst ihr da natürlich mit UE schreiben. Ja, unsere Sendung ist jetzt fast zu Ende. Bleibt dran an den freien Radios. Lange gibt es sie hier nicht mehr im UKW. Am 31.12. dreht uns die MABB den Saft ab. Dann könnt ihr uns noch im Kabel finden. Fragt mich mal, wie das geht. Aber damit wir uns überhaupt wiederfinden, empfehle ich, dass ihr vielleicht mal unsere Radio-Blog-Seite euch notiert oder speichert oder mal aufruft, ein Lesezeichen macht, wie auch immer, einen Knoten ins Taschentuch, keine Ahnung, wie ihr das macht. Denn auch der Mitschnitt dieser Sendung, falls ihr die nochmal hören wollt, wird auch da in wenigen Stunden zur Verfügung stehen. Und natürlich alles andere, was wir in der Vergangenheit gemacht haben oder auch so in der Zukunft vorhaben. Ich sage hier mal die Seite an, radioaktivberlin.nostate.net, also in Englisch, ne, nostate.net. Nochmal, Radioaktiv Berlin, alles ein Wort, Radioaktiv Berlin, radioaktivberlin.nostate.net. Ansonsten war es das heute von mir. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, kaum verwunderlich. Nach der Geschichte, die wir heute hier in der Sendung gehört haben, setzen wir uns als Radiosendung auch dafür ein, dass er endlich freikommt. Mumia ist ein verfolgter Radiojournalist und dem gebührt unsere Unterstützung. Aber nicht nur, weil er ein Radiojournalist ist, sondern weil er einfach raus muss. Mit 71 Jahren sollte kein Mensch mehr in so einem finsteren Ort leben müssen, in dem er sich seit langer, langer Zeit befindet. Free Mumia, Freedom All. Mein Name ist Markus, ich bin raus. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.